macht euch ready, denn das war's mit Winterschluss verkaufen. Zieht die dicken Sachen aus, den Kraft euren Bikini raus. Macht euch auf zum nächsten Shop, holt euch einen 6 Mini Rock dazu. Ein knappes Trägertop und Creme, die Sonne blockt. Endlich ist es wieder warm, endlich Mucke Runde fahren. Tiefes Fenster, roter Arm und dazu den dicken Sound. Der Winterspeck wird abtrainiert, der Sonnenschirm wird rausgeholt. Die Flipflops an den Fuß geschnallt, denn jetzt heißt es Hausverbot. Endlich wieder ab an See mit Paddelboot und Badeshorts. Der Kühlschrank ist randvoll mit Fleisch, denn jetzt ist es Grillsaison. Endlich wieder draußen chillen, was hab ich diese Zeit vermisst? Schluss damit, dass andauernd pisst und man ständig zu Hause sitzt. Ich liebe den Sommer echt, Mann, ich hab's letztens erst gedacht. Ich bin morgens aufgewacht und hab den Vorhang aufgemacht. Die Sonne hat mich angelacht und ich kratzte meinen Schnakenstich. Und eines wurde klar für mich, dass jetzt endlich Sommer ist. Endlich wieder Sommer, hau die Wurst auf den Grill. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Vergesst den Alltagsstress und fahr deinen eigenen Film. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Relax, scheiß auf Stress und auf die bunten Pillen. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Schnappt ihr ein Bier und chill auf dem Beat von Phil. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Die Floristen wollen Beef, komm und schmeiß das Feuer an. Jeder ist willkommen, Mann, wir sind hier nicht beim Ku Klux Klan. Grill und chill, ne ganz große Sache. Hosea zieht am Spliff, Bau, du greifst die Flasche. Ich bin den ganzen Tag schon aufgeregt, heute mal wieder saufen gehen. Mit den Jungs, die Floristen, die Welt mit anderen Augen sehen. Unsere Runde ähnelt einem Sektenritual. Heute bin ich gut drauf, wie Konfetti spritze mal. Und flex noch paar Bars, ex noch paar Glas. Rauch ein bisschen fort, bin ich on top, wenn ich den Scheiße drop. Ich befordere mit meinem Skill die Wurst auf den Grill, alles was ich will. Grill and chill, grill and chill. Endlich wieder Lagerfeuer, endlich wieder Freestyle-Session. Die Hütte brennt der Lichterlot, bis die Nachbarn stressen. Die Bullen machen Terror, verdammt, jetzt dreht die Mucke runter. Ich leg die Spasten auf den Grill und bau, die legt das Feuer drunter. Endlich wieder Sommer, hau die Wurst auf den Grill. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Vergesst den Alltagsstress und fahr deinen eigenen Film. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Relax, scheiß auf Stress und auf die bunten Pillen. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Schnappt ihr ein Bier und chill auf dem Beat von Phil. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Was für ein geiles Wetter, da will ich raus. Raus aus den vier Wänden, ein paar Bier trinken. Einfach die Sonne genießen, denn das ist Freiheit. Ich kann nicht verstehen, dass du daheim bleibst. Beweg deinen faulen Arsch, komm, wir machen's vor. Haut schon mal Holz auf den Grill und ich dreh das erste Horn. Das ist genau das, was ich jetzt will. Denn ich will grillen und chillen, wir chillen und grillen. Ich komme auf Betriebstemperatur und mein Rumsteak Medium, verdammt mal wie cool. Gut genährt wird dann am Whisky gesippt, auf Beats Freezies gekillt, so ganz chilliger Shit. Was soll ich sagen, Mann? Ey yo, ich liebe sie. Die Sommerzeit, es sollte das ganze Jahr so sein. Denn wenn die Sonne scheint, lebt man im Stimmungshoch. Und ich kick den Shit Open Air vor euch am Mikrofon. Endlich wieder Sommer, hau die Wurst auf den Grill. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Vergesst den Alltagsstress und fahr deinen eigenen Film. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Relax, scheiß auf Stress und auf die bunten Pillen. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen. Schnappt ihr ein Bier und chill auf dem Beat von Phil. Wir wollen grillen und chillen, wir chillen und grillen.